herzlich willkommen wieder mal beim Podcast Deviant Gedanken. Am Anfang möchte ich mich mal bei Seppi bedanken für seinen Eintrag über die Hohlkugeltheorie. Was ich eigentlich nicht so schön finde, dass ich in einer Hohlkugel leben muss. Ich fühle mich jetzt irgendwie eingesperrt. Und worum es heute eigentlich gehen soll, ist über Podcasts. Und zwar möchte ich euch einen Podcast vorstellen. Und zwar für die, die sich in der Podcast-Szene besser auskennen, ist das sicher kein unbekannter Podcast. Und zwar ist das Schlaflos in München. Und den macht die liebe Annik Rubens. Und in dem geht es eigentlich um alles Mögliche. Also wenn ich so reinschaue in mein iTunes, die letzten Themen sind Fischstäbchen, toter Anrufbeantworter, Disco-Maus, innere Uhr, Weinstefan Treuetaler, ne, stimmt doch. Über James Blunt, also montags gibt es immer Musik und das Ganze dauert dann so 3 Minuten normalerweise. Wenn es Musik gibt, dann etwas länger, das wird dann so bis zu 12 Minuten. Und ja, wie gesagt, sie macht das täglich und ist eigentlich recht interessant. Ich lade es mir jeden Tag runter. Das würde ich euch auch empfehlen. Ihr findet die Annik bei mir unter Links und ich würde vorschlagen, wir hören jetzt mal kurz rein. Hallo ihr Lieben, willkommen bei Schlaflos in München. Ich weiß ja, einige von euch finden München total blöd, ja? Und ich weiß auch, dass einige von euch die Münchner alle blöd finden. Und dazu sage ich jetzt natürlich nichts, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch mich für eine arrogante, blöde Ziege halten. Ich kann euch natürlich versichern, dass Annik keine blöde Ziege ist. Und mit diesem Satz verabschiede ich mich auch wieder für heute. Am Freitag ist Zeppi wieder dran mit seinem Podcast. Und schaut mal wieder rein beim Podcast der Wirren Gedanken. Ciao!